dem Raum an Zeiten, die so frei und schön. Du bist nun so fern von mir. Wann werde ich dich wiedersehen? Nun hoffe ich in schwarzer Nacht von dir zu hören, wo bist du? Ich stell ins Fenster eine Kerze.